Heute leben wir in Höchstgeschwindigkeit und so spielen wir auch Fußball. Die Welt ist globalisiert und der Fußball auch. Die Stile haben sich angeglichen. Aus Argentinien kommen alle möglichen Spieler. Früher haben wir gesagt, es gibt einen ganz bestimmten Spielertypen, der La Nuestra repräsentiert, unsere Lebensart. Jorge Valdano. Der Jurist und Unternehmensberater hat Real Madrid als Mittelstürmer und Trainer zu 3 spanischen Meisterschaften geführt und als Sportdirektor zu 3 Titeln in der Champions League. Im Jahr 1986 ist Valdano mit Argentinien Weltmeister geworden. Los, Enrique! Pass nach links auf Valdano. Der ist im Strafraum. Schiebt den Ball an Schumacher vorbei. Tor! 2:0! Tor für Argentinien! Ich habe mal einem Jungen, einem 15-Jährigen, erzählt, dass ich 1986 Weltmeister geworden bin. Was? War seine Antwort. Du hast mit Maradona gespielt? Ich habe im Finale ein Tor geschossen, aber das wusste er nicht. Das ist alles, was mir an Ruhm geblieben ist. Du hast mit Maradona gespielt. Luis Enrique per Kopf auf Maradona. Der ist im Mittelkreis, umringt von 4 Deutschen. Genialer Pass in die Gasse auf Burruchaga. Lauf, Burro, macht das Tor. Er macht es. Er macht es. Tor für Argentinien. Was für ein Pass von Maradona. Was für ein Tor von Burruchaga. Ich habe ein anderes Bild von Bilardo als Oscar. Für ihn ist Bilardo ein Meister. Ich habe ihn erst spät in meiner Karriere als Trainer gehabt. Ich bin stärker von Menotti geprägt. Carlos Bilardo ist der Trainer der argentinischen Nationalmannschaft, die 1986 Weltmeister geworden ist. Ein Schleifer, ein Defensivfanatiker, ein Trickser. Dem brasilianischen Linksverteidiger Branco soll er mal eine Trinkflasche untergejubelt haben, in die er ein Brechmittel gemischt hatte. César Luis Minotti hat Argentinien 1978 zur Weltmeisterschaft geführt, mit spektakulärem offensiven Fußball. Und Oscar ist der Innenverteidiger Oscar Ruggeri. Mit ihm ist Jorge Valdano 1986 Weltmeister geworden. Mit ihm sitzt er in einem Studio des argentinischen Fernsehens und plaudert über damals. Ich erinnere mich an viele richtige Entscheidungen, die er während der WM 1986 getroffen hat. Niemandem verdanken wir den Titel mehr als Diego. Aber wenn es einen zweiten Verantwortlichen gibt, dann ist es Bilardo. Manche seiner Entscheidungen waren extravagant. Eine davon ist ein neuartiges Spielsystem. Statt 2 Innenverteidiger bietet Bilardo 3 auf. Die Außenverteidiger schiebt er auf Höhe des Mittelfeldes. Dort agieren ein defensiver Mann und 2 Dauerläufer auf den Halbpositionen. Davor, als nominell einziger Stürmer, Jorge Valdano. Diego Maradona spielt überall. Mal als zweiter Stürmer an der Seite Valdanos oder dahinter. Mal als rechts oder als linksaußen. Mal als Spielmacher im Mittelfeld. In Bilardos 3-5-2-System hat Maradona alle Freiheiten, weil nur er Argentinien zum Titel führen kann. Er war unser Anführer, auf seine Art. Ich weiß noch, dass wir vor der WM nicht gut gespielt und uns immer ein bisschen hinter ihm versteckt hatten. Aber dann haben wir kapiert, dass wir unsere Taktik komplett an ihm ausrichten mussten. Er hat immer auf seine Art gespielt und wir mussten uns anpassen. Er hat eine unglaubliche fußballerische Intelligenz. Er war einzigartig. devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football. Grande, grande, sì, grande. La vittoria del Napoli. Ein Denkmal für den argentinischen Fußball müsste einen Jungen zeigen mit schmutzigem Gesicht und wildem Haar, das sich dagegen wehrt, gekämmt zu werden. Der Herausgeber der Zeitschrift El Grafico in einem Essay in den 1930er Jahren. Ich habe zwei Träume. Erstens eine WM zu spielen und zweitens sie zu gewinnen. Dass dem Land ein Retter geboren ist, erfährt Argentinien an einem Abend Anfang 1971. In Sábados Circulares, einer Show, für die sich die Nation damals jeden Samstag vor dem Fernseher versammelt. Pipo, wie alt war Maradona damals? 8 oder 9. Süß, Schätzchen. Wie kam er denn in deine Show? Das war unglaublich. Er ist wegen einer Krankheit bei mir aufgetreten. Showmaster Pipo Mancera, Jahrzehnte später befragt von der Schauspielerin und Moderatorin Susana Jiménez. Ich hatte von einem Jungen gehört, der im Stadion von Argentinos Juniors in den Halbzeitpausen tolle Kunststücke mit dem Ball macht. Bringt den mir, habe ich gesagt. Und sie haben ihn mir gebracht. Kurz bevor er dran war, kam die Nachricht, dass die Band nach ihm wegen Krankheit ausfällt. Und so hatte er 45 Minuten im Fernsehen mit dem Ball jongliert. Von diesem TV-Auftritt gibt es keine bewegten Bilder mehr, nur Fotos. Die wilden Locken, denen Maradona seinen Spitznamen El Pelusa verdankte, die Fluse, sind der Schere zum Opfer gefallen. Er trägt abgewetzte Schuhe und das Trikot der Jugendmannschaft Los Cebollitas, der Zwiebelchen, die mit ihm 136 Spiele in Folge unbesiegt geblieben ist. Ein Video aus jenen Jahren existiert aber noch. Es zeigt den kleinen Diego Maradona auf einem ausgedörrten Ascheplatz in Via Fiorito, am Rande von Argentiniens Hauptstadt Buenos Aires. Via Fiorito ist eine Elendsiedlung. Die meisten Häuser sind aus Wellblech, die Straßen nicht asphaltiert. Unser Haus hat 3 Zimmer. Es ist auf festem Material. Ein echter Luxus. Wir haben ein Zimmer, in dem wir essen, kochen, Hausaufgaben machen, einfach alles. Und 2 Schlafzimmer. Das linke für meine Alten, das rechte für mich und meine 7 Geschwister. Fließendes Wasser haben wir nicht. Wir holen das uns in alten Ölkanistern von einem Wasserhahn, dem einzigen auf unserer Straße. Gustavo Constantini. Er ist Doktor der Philosophie und Professor für Ästhetik und Sounddesign an der Universidad de Buenos Aires. Es gibt eine traurige Anekdote. Maradona hat sie selbst mal erzählt. Beim Abendessen hat seine Mutter oft gesagt, dass sie Bauchschmerzen hätte und deshalb nichts essen könnte. In Wirklichkeit hat das Essen nicht für alle gereicht. Sie hat die Bauchschmerzen vorgeschoben, damit mehr Essen für die Kinder übrig blieb. Als ältester Sohn ist Diego Maradona das designierte Familienoberhaupt und damit der künftige Ernährer der gesamten Familie. Der Patriarch, der über allem schwebt und den niemand kritisiert, auch wenn er später sein eigenes Leben zerstört. Es gibt Konstellationen, in denen man keine Wahl hat. Maradona war zum Erfolg verdammt, sonst hätte er ein Leben in der Misere führen müssen. Nur durch den Fußball konnte er der Armut entkommen. Der Musiker Sting hat einmal gesagt, es gibt nicht hunderte Wege aus der Armut. Für jemanden aus der Unterklasse gibt es nur 2, Popmusik und Fußball. Für Maradona gab es keinen Plan B. Yeah. Genoss. Ich wurde kürzlich gebeten, in das Leben dieses Volkes zurückzukehren, damit es die Verantwortung für ein neues Vaterland übernimmt. Juan Perón auf einer Kundgebung. Perón war von 1946 bis zu seinem Sturz im September 1955 argentinischer Staatspräsident. Er setzte fortschrittliche Arbeiterrechte durch, herrschte aber autoritär. Nach seinem Sturz wechselten sich in Argentinien Militärjuntas mit Regierungen ab, die von den Streitkräften dominiert wurden. Im Herbst 1973 ist Perón aus dem Exil in Spanien zurückgekehrt. Er ist 78 Jahre alt. Creo también que ha llegado la hora. Ich glaube, wir müssen klar machen, wer die Macht im Land hat. Argentinien ist in dieser Zeit ein gespaltenes Land. Wirtschaftlich angeschlagen, wie so oft in seiner Geschichte. Und politisch aufgerieben zwischen den Militärs auf der einen Seite und auf der anderen den Montoneros, einer revolutionären Guerilla und reformerischen Kräften, die sich gleichermaßen auf Perón berufen. Der Peronismus ist in Argentinien, was in anderen Ländern die Arbeiterparteien sind. Eine Bewegung der politischen Mitte, die paradoxerweise linke und rechte Elemente in sich vereint. Perón ist ein Populist, ein Caudillo. Das Wesen dieser für Südamerika typischen Figur hat Nobelpreisträger Gabriel García Márquez in seinem Roman »Der Herbst des Patriarchen« herausgearbeitet. Der Caudillo inszeniert sich als Verkörperung des Volkswillens. Darin liegt seine Verführungskraft. Grief and hysteria in Argentina. Trauer und Hysterie in Argentinien. Das ist eine Szene aus der Hauptstadt Buenos Aires nach dem Tod von Präsident Juan Perón. Tausende junge Peronisten versammelten sich auf den Straßen und skandierten ihre alten Slogans. Ein Tribut für ihren toten Caudillo. 9 Monate ist Perón nach seiner erneuten Wahl zum Präsidenten Argentiniens im Amt, als er am 1. Juli 1974 einem Herzinfarkt erliegt. Die Vizepräsidentin übernimmt. Perons dritte Ehefrau, Isabel Martinez de Perón. Knapp 2 Jahre später, am 24. März 1976, putscht das Militär. Wir teilen dem Volk mit, dass sich das Land ab sofort unter der Kontrolle einer Junta der bewaffneten Streitkräfte befindet. Wir empfehlen allen Bürgern die strikte Einhaltung aller Maßnahmen und Anordnungen, die von den Sicherheitsdiensten des Militärs oder der Polizei erlassen werden. Ebenso empfehlen wir, extrem vorsichtig zu sein und sowohl individuelle als auch Gruppenaktivitäten und sonstige Attitüden zu vermeiden, die drastische Interventionen der Einsatzkräfte erforderlich machen können. Unterschrieben Jorge Rafael Videla, Generalleutnant, Generalkommandant des Heeres. Bis 1983 herrscht das Militär in Argentinien. Vor allem die ersten Jahre sind blutig. Das Regime macht Jagd auf Andersdenkende, sogenannte Subversive. Sie werden in Geheimgefängnissen gefoltert und ermordet. Menschenrechtsorganisationen schätzen die Zahl der Opfer auf 30.000. Auf dem Höhepunkt der Repression findet im Jahr 1978 die Fußball-WM statt, in Argentinien. Das Grußwort bei der Eröffnung spricht Militärchef Videla. Dicker Schnäuzer, grimmige Miene, das Haar mit Pomade nach hinten gekämmt. Statt der dunkelblauen Uniform, in der man ihn kennt, trägt er einen gestreiften grauen Zweireiher. Señoras, señores, este campeonato mundial de fútbol. Meine Damen und Herren, die Fußball-Weltmeisterschaft 1978 steht für die Auseinandersetzung auf dem Feld des Sports und die Freundschaft auf dem Feld der menschlichen Beziehungen. Somit können wir feststellen, auch in der heutigen Zeit kann es ein Zusammenleben in Einheit und Vielfalt geben. Das ist die Voraussetzung, um Frieden zu schaffen. Die WM in Argentinien findet ohne Diego Maradona statt. Trainer César Luis Minotti hat ihn nicht berufen. Eine gute Fußballmannschaft zeichnet aus, was der große argentinische Schriftsteller Jorge Luis Borges über Literatur gesagt hat: Ordnung und Abenteuer. Für Menotti ist Maradona noch nicht reif genug. Zu viel Abenteuer, zu wenig Ordnung. Maradona ist mittlerweile 17 Jahre alt. Er ist zweimal in Folge Torschützenkönig im Torneo Metropolitano geworden. Einer der beiden Ligen, in denen die argentinische Meisterschaft in jener Zeit ausgetragen wird. Aber einen Titel hat er mit seinem Team, den Argentinos Juniors, nicht gewonnen. Es war schrecklich, als ich zurück nach Hause kam. Wie auf einer Beerdigung. Diego Maradona in seiner Autobiografie El Diego. Meine Mama hat geweint, mein Alter hat geweint, meine Geschwister haben geweint. An diesem Tag, dem traurigsten meiner Karriere, habe ich Rache geschworen. Pide pelota larga, Coachman. Langer Ball von Husemann auf links zu Bertoni. Drehung nach innen. Pass auf Kempes. Der dribbelt sich durch, schießt den Torwart an, erwischt den Abpraller und Tor! Menotti ist der Gegenentwurf zu allem, was das Militärregime propagiert. Ein Kettenraucher und Schürzenheld mit schulterlangen Haaren. Ein Intellektueller, politisch links, der Dichter und Denker zitiert und den Revolutionär Che Guevara. Aber das Regime lässt ihn gewähren, weil es sich vom WM-Titel im eigenen Land einen Prestigegewinn erhofft. Kempes tankt sich durch, ist im Strafraum, Doppelpass mit Bertoni, wieder Bertoni und Tor! Argentinien wird Weltmeister, mit spektakulärem, wilden Fußball. Aber über dem Titel liegt ein Schatten. Im letzten Spiel der Zwischenrunde gegen Peru braucht Argentinien einen Sieg mit 4 Toren Unterschied, um ins Finale einzuziehen. Argentinien gewinnt 6:0. Bis heute halten sich Gerüchte, die argentinische Militärjunta habe das Spiel gekauft. Es ist soweit, meine Herren. Gleich wird das große Finale beginnen. Wir sind sehr optimistisch, dass wir auch Weltmeister bei den U20-Junioren werden. Was uns optimistisch stimmt, ist die Klasse dieser argentinischen Nationalmannschaft. Wir haben Diaz, wir haben Maradona, wir haben Calderón. Der Zuschauer möchte etwas Außergewöhnliches erleben, ein Spektakel. Und ein Trainer hat die Verantwortung, das Spektakel zu fördern. Denn er ist verantwortlich für das höchste Gut im Fußball. Die affektive Beziehung zwischen den Zuschauern und der Mannschaft, die er repräsentiert. Dieser Verantwortung für die Show muss man sich bewusst sein. Pass auf Diego Maradona. Geht auf links durch. Abgeblockt auf Höhe des Strafraums. Ich gehe doch nicht ins Theater, um ein Stück von Shakespeare zu sehen, bei dem nur nackte Menschen auf der Bühne herumrennen. Durch eine solche semi-pornografische Interpretation von Shakespeare fühle ich mich betrogen, wie ich mich durch ein schlechtes Fußballspiel betrogen fühle. Man muss die großen Bühnen und die großen Stadien respektieren. Im Stadion sind wir dafür verantwortlich, den Fans Freude zu bereiten. Ob wir es wollen oder nicht, das ist unsere Verpflichtung. Diese Mannschaft bereitet den Zuschauern Freude. Bei der Junioren-WM 1979 in Japan stürmt sie durchs Turnier. 5:0 gegen Indonesien, 1:0 gegen Jugoslawien, 4:1 gegen Polen, 5:0 gegen Algerien und im Halbfinale ein 2:0 gegen Uruguay. Auf der Trainerbank sitzt César Luis Menotti, der nach der A-Nationalmannschaft auch die U20 zum WM-Titel führen soll. Diaz geht durch. Achtung! Tor, Tor, Tor! Ramon Diaz schießt uns 10 Minuten vor Schluss ins Delirium. 2:1 gegen die Sowjetunion. Der Star des Teams ist nicht Diego Maradona, sondern Ramon Diaz. Anders als Maradona, der immer noch für die Argentinos Juniors aufläuft, spielt Diaz bereits bei einem großen Verein, bei River Plate aus Buenos Aires, mit denen er später im Jahr 1979 auch argentinischer Meister wird. Diaz ist ein ähnlicher Spielertyp wie Maradona. Klein, schnell, ein Dribbler. Wie gemacht für das, was man in Argentinien Gambetta nennt. Gambetta beschreibt einen Dribblingstil, der darauf ausgelegt ist, den Ball mit mittlerer bis hoher Geschwindigkeit einfach sehr, sehr nah am Fuß zu führen, sehr, sehr viele Ballkontakte zu haben, also nicht den Ball sich weiter vorzulegen oder dergleichen und dann ruckartige Richtungsänderungen vorzunehmen. Zu schnell, als dass Verteidiger mithalten können. Der Philosoph Lukas Tank. In seinem Blog Football Arguments analysiert er den Fußball der Gegenwart und der Vergangenheit. Zum Buch Maradona, ein Leben zwischen Himmel und Hölle hat er zusammen mit dem Journalisten Tobias Escher einen Essay beigesteuert. War Maradona wirklich so gut? Es geht also nicht darum, irgendwie größere Tricks zu machen oder dergleichen, sondern kurz anzudeuten, dass man vielleicht nach links gehen könnte, aber dann mit hoher Geschwindigkeit und enger Ballführung nach rechts zu gehen. Wenn der Gegner dazwischen gehen will, dann kann er das gerne versuchen, aber die Chance, dass der Spieler erwischt wird und nicht der Ball, ist relativ hoch. Wenn man ein modernes Beispiel nimmt, dann kann man einfach sich auch Messi angucken und dann hat man vom Stil her schon etwas, was sehr ähnlich ist. In Argentinien bezeichnet Gambetta mehr. Eine Art, sich durchs Leben zu schlagen. Eine Mischung aus Straßenschleue und Verschlagenheit. Weil einem im Leben nichts geschenkt wird, wenn man von ganz unten kommt, muss man sich durchsetzen. Gegen Widerstände, gegen die Mächtigen. Mit Tricks, erlaubten und unerlaubten. Und manchmal auch mit einer Portion Brutalität. Maradona hatte relativ dicke Unterschenkel, dicke Oberschenkel, auch einen relativ dicken Po. Also all das hat zu einem niedrigen Schwerpunkt beigetragen, dass auch wenn er natürlich ein kleiner Spieler war, der jetzt von der körperlichen Stärke nicht mit irgendeinem 1,90-Verteidiger mithalten konnte, jemand war, der in diesem körperbetonten, engen Spiel nicht nur klarkam, sondern Top-Leistungen zeigen konnte. Bei der U20-WM 1979 steht Maradona im Schatten von Ramon Diaz, der mit 8 Treffern der beste Torschütze des Turniers ist. Maradona folgt auf Platz 2 mit 6 Toren. Es bleibt ihm vorbehalten, das Finale zu entscheiden. Maradona, Tor für Argentinien! Direkt verwandelter Freistoß, 4 Minuten vor Schluss. Maradona zum 3:1 gegen die Sowjetunion. Tiro libre a los 36 segunda etapa. Maradona 3 para Argentina. 1 para Unión Soviética. El juvenil argentino, la fuerza del campeonato mundial. Con un par de lienzos crotos, esperando para el bondi. De Fiorito a Paternal, la pisada, la rabona, son los chiches que los viejos no te podían regalar. Y en la villa se juntaban los pendejos para verte gambetear. Es ist Nachmittag in Mar del Plata. Ich spreche mit Jorge Sitter, Spieler, dem Manager und Freund von Diego Maradona. Sie kennen natürlich die neuesten Gerüchte, das Angebot von Boca, von Barcelona, von River. Welches Trikot wird Diego nächstes Jahr tragen, Jorge? Jorge Sitter, Spieler, steht vor einer weißen Hauswand. Die Augen im gleißenden Sonnenlicht zusammengekniffen, schwitzend in einem weißen Wollhemd mit blauen Streifen. Das kann man noch nicht sagen. Wir kennen die Angebote, aber es gibt noch keine Entscheidung. Sitter-Spieler redet schnell und hastig. Interviews sind erkennbar nicht seine Welt. Im Januar 1981 ist er 23 Jahre alt. Maradona hat er mit 12 kennengelernt. 6 Jahre später ist er zu Maradonas Manager aufgestiegen. Auf Fotos wirken die beiden wie Brüder. Klein, stämmig, wuschelige Haare. Beide kommen aus Villa Fiorito, einem Vorort von Buenos Aires. In der Wahl seines Managers deutet sich schon ein Problem an, das Diego Maradona durch seine gesamte Karriere begleiten wird. Loyalität und Stallgeruch sind ihm wichtiger als Erfahrung und Professionalität. Die Jagd nach Diego wird weitergehen, aber Sie sind ein intuitiver Mensch, jemand, der vorausschaut. Wie sehen Sie Maradonas Zukunft? Nicht in der nächsten Woche, sondern Ende 1981. Sieh mal, so weit kann ich jetzt noch nicht gucken. Wir müssen abwarten, was die Vereine machen. Ich weiß, dass Argentinos Juniors eine Vereinbarung mit Barcelona hat. Aber Boca ist auch eine Option. Die Leute bei Boca arbeiten dran. Warten wir ab, was die Zukunft bringt. Anfang 1981 ist Diego Maradona immer noch nicht mehr als ein Versprechen. Die Torjägerkanone im Torneo Metropolitano hat er 5-mal in Folge gewonnen, aber keinen Titel mit den Argentinos Juniors. Der FC Barcelona will ihn verpflichten. Doch die Militärjunta untersagt den Deal. Im kommenden Jahr findet die nächste Weltmeisterschaft statt. Da soll Maradona in Argentinien bleiben. River Plate macht ihm ein lukratives Angebot. Aber River ist der Verein der Oberschicht. Da will Maradona nicht hin. Er schwärmt für die Boca Juniors, den Club der Einwanderer, der Armen und Marginalisierten. Doch Boca ist pleite. Im Februar 1981, wenige Tage vor Saisonbeginn, gibt Diego Maradona ein Fernsehinterview. Vor ein paar Tagen haben Maradona und Boca eine Einigung erzielt. Ein paar finanzielle Dinge müssen noch geklärt werden, aber das ist Sache der Clubs. Sonntag wird Maradona im Trikot von Boca auflaufen. Der Deal ist ein Leihgeschäft. Maradona wechselt im Tausch mit 6 Spielern zu Boca, das außerdem 4 Millionen Dollar an die Argentinos Juniors zahlt. Mit einem Monatsgehalt von 60.000 Dollar wird Maradona zum bestbezahlten Fußballspieler Südamerikas. Als Handgeld waren 600.000 Dollar vereinbart, aber Boca hatte das Geld nicht. Sie haben mir ein paar Wohnungen gegeben, die ein Geschäftsmann gerade hochgezogen hatte. Sie hätten auch aus Pappe sein können. Wir konnten sie nicht ins Grundbuch eintragen lassen, weil es keine Papiere gab, überhaupt nichts Schriftliches. Das Engagement bei den Boca Juniors steht unter keinem guten Stern. Maradona schleppt eine Verletzung am rechten Oberschenkel mit sich herum. Spielen muss er trotzdem. Am Wochenende im Torneo Metropolitano, unter der Woche in Freundschaftsspielen, die helfen sollen, sein Gehalt zu finanzieren. In spielfreien Wochen treten die Boca Juniors mit ihrem Star in aller Welt an. In Spanien, Frankreich, Hongkong, Japan, Malaysia, Guatemala, Mexiko und an der Elfenbeinküste. An der Elfenbeinküste hatten wir 2 Spiele. Alle verglichen uns mit Pelé und Santos, die früher hier gespielt haben. Das war daneben, wir waren etwas anderes. Die Art, wie die Afrikaner mich behandelten, gab mir zu denken. Im Ausland war ich ein König. Dagegen in Argentinien? Trotz der vielen Freundschaftsspiele kann Boca Maradonas Gehalt nicht mehr zahlen. Die Regierung springt ein. Sportlich läuft es zunächst. Boca gewinnt das Torneo Metropolitano, Maradonas erster Vereinstitel. Doch im Torneo Nacional, dem zweiten Teil der Meisterschaft, scheidet Boca gegen Vélez Sarsfield mit 1:3 im eigenen Stadion aus. Maradona steht da schon nicht mehr auf dem Platz. Er hat im Hinspiel die rote Karte gesehen und ist gesperrt. Ein paar Tage später gibt ein erschöpfter Diego Maradona der Tageszeitung El Clarín ein Interview. Ich brauche eine Pause. Nicht nur vom Training und vom Spielen, sondern vor allem vom Reisen. Die Leute reden über mich, aber sie entstellen Maradona, den Menschen. Das darf nicht sein. Natürlich habe ich dem Fußball alles zu verdanken, aber ich muss Spaß am Spiel haben, statt es als Bürde zu erleben. Como él, si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería, si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría, si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba, la vida es una tómbola. De noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba, y arriba. Wir wissen, dass es schwer wird. Wir wissen, dass es für alle schwer wird. Aber denken Sie immer daran, dass viele mit Ihnen sind. An der Spitze Ihr Präsident, um Ihnen zu helfen und im Geiste bei Ihnen zu sein. Der Mann, der die argentinische Nationalmannschaft in ihrem Trainingslager im Februar 1982 besucht, steht gewaltig unter Druck. 2 Monate zuvor hat sich Leopoldo Galtieri an die Spitze der Militärregierung gesetzt. Einen Monat später, im März 1982, wird er Truppen auf die Falklandinseln entsenden. Auf Spanisch Las Malvinas. Die Inselgruppe liegt zwar vor der südargentinischen Küste, ist aber, was Argentinien nicht anerkennt, ein britisches Überseegebiet. Die Besetzung hat innenpolitische Motive. Die wirtschaftliche Lage ist desolat, die Inflation galoppiert. Ein schneller Sieg in einem patriotischen Krieg soll das Volk hinter der Militärjunta vereinen. Auch Galtieris Besuch im Trainingslager folgt diesem Kalkül. Galtieri herzt Maradona. Dessen Beliebtheit ist zuletzt zwar gesunken, so sehr, dass die Fans ihn in 2 Freundschaftsspielen der Nationalmannschaft ausgepfiffen haben. Aber ohne Maradona, das weiß Galtieri, wird Argentinien bei der WM in Spanien 4 Monate später den Titel nicht verteidigen. Gute Position, kein Abseits und das erste Tor der WM 1982 nach einem schweren Abwehrfehler. Tor durch Vandenberg. 1:0 für Belgien gegen Argentinien. Galtieris Kalkül geht nicht auf. Im Eröffnungsspiel der WM verliert der müde Titelverteidiger 0:1 gegen Außenseiter Belgien. 7 Tage später endet der Falklandkrieg mit der Rückeroberung des Archipels durch die Briten. Ardiles auf Maradona und Foul, Verkauteren an Maradona. Das Spiel gegen Belgien zeigt, was Maradona bei dieser WM zu erwarten hat. Die belgischen Verteidiger nehmen ihn in Manndeckung. Sie halten, rempeln und stoßen ihn, wann immer er an den Ball kommt. Sie stellen ihm ein Bein und säbeln ihn notfalls um. Ich erinnere mich, wie Berzot am Abend vor dem Spiel in mein Zimmer kam. Er sagte, Tardelli brauche ich in der Offensive. Deshalb möchte ich, dass du Maradona deckst. Wenn es dir gelingt, ihn zu neutralisieren, können wir Weltmeister werden. In der 2. Gruppenphase trifft Argentinien auf Italien. Maradonas Gegenspieler ist Claudio Gentile. Der eisenharte Verteidiger wird Gaddafi genannt, weil er in Tripolis geboren wurde und dem damaligen libyschen Diktator optisch ähnelt. Gentile ist ein Spezialist darin, einen Gegner zu neutralisieren. Maradonas große Stärke war das 1 gegen 1. Wenn er es schaffte, sich zu dir zu drehen und frontal vor dir stand, hattest du keine Chance mehr, ihn zu stoppen. Dafür war er zu unberechenbar. In den ersten Spielminuten hat er das ein paar Mal geschafft, weil ich ihm zu viel Raum gelassen habe. Also habe ich mir gesagt, du musst noch enger an ihn ran, ihn noch früher attackieren, damit er sich nicht drehen kann. Und vor allem dafür sorgen, dass er so wenige Bälle wie möglich bekommt. Allein Gentile fault Maradona in diesem Spiel 23 Mal. Zum Vergleich. Im WM-Finale 2022 kommt die gesamte französische Mannschaft auf 19 Fouls. In einer Szene rammt Gentile Maradona den Ellbogen ins Gesicht. Dafür sieht er die gelbe Karte. Heute wäre das ein Platzverweis. In der heutigen Zeit ist so eine Behandlung nicht mehr möglich. Nach dem 4., 5., 6. Foul wäre dann wahrscheinlich sogar die gelb-rote Karte gekommen. Die Idee, dass man eigentlich so oft faulen kann, wie man will, solange das Foul harmlos genug ist, so summiert sich das nie zur gelben Karte auf. Die war in den 80er Jahren schon noch präsent, sind noch alle noch auf dem Platz, ist noch kein Krankenwagen gekommen. Warum sollte es jetzt hier eine gelbe Karte geben? Für Maradona ist die WM 1982 ein Desaster. Das Spiel gegen Italien geht 1:2 verloren, das nächste gegen Brasilien 1:3. Wieder muss er viel einstecken, bis ihm die Nerven platzen. Maradona spielt den Ball weiter und Foul an Galvan. Das erste Foul war von Eder, aber Diego Maradona sieht die rote Karte. Es ist ein böses Foul, ein Tritt in den Unterleib. Das Spiel gegen Brasilien findet in Barcelona statt. Dorthin wird Diego Maradona nach der WM wechseln. Der FC Barcelona lässt sich den Transfer umgerechnet 9 Millionen Euro kosten. Im Sommer 1982 ist das die höchste Summe, die je für einen Fußballspieler gezahlt wurde. Ehrlich, was ich getan habe, bringt mich nicht um den Schlaf. Ich bin sogar stolz drauf. Denn als Maradona in Spanien gespielt hat, haben ihn seine Gegenspieler viel härter rangenommen als ich. Sie haben ihm sogar das Sprunggelenk gebrochen. Maradona selbst hat anerkannt, dass ich nicht so schlimm war. Entschlossen, das schon, aber nicht böse. Ich habe mich gefragt, wie können wir das nächste Interview einleiten? Sprechen wir über Geld, die vielen Millionen? Sprechen wir über die vielen Tore? Dann dachte ich, sprechen wir lieber über einen kleinen Jungen. Sprechen wir über dich. Wie schön, Diego Maradona hier zu haben. Ich freue mich echt. Dass es in Barcelona schiefgehen würde, hätte man schon in diesem Moment ahnen können. Als Gast in der Talkshow Buenas Noches des öffentlich-rechtlichen Fernsehsenders RTVE versinkt Diego Maradona in seinem Stuhl. Das lilafarbene Hemd tief aufgeknöpft, Goldkette um den Hals, goldene, mit Edelsteinen besetzte Ringe an den Fingern. Zu seiner Linken Mercedes Millar, aufrecht sitzend, hochgeschlossene rote Bluse. Zu seiner Rechten Joaquim Maria Puyal. Anzug, Krawatte, alles Ton in Ton. Maradona blickt unsicher von Millar zu Puyal und von Puyal zu Millar. Bist du ein kleiner Junge? Ja, ich bin nicht groß. Mercedes Millar und Joaquim Maria Puyal sind die bekanntesten spanischen Talkmaster der 1980er Jahre. Beide sind Katalanen, geboren und aufgewachsen in Barcelona. Vor allem Puyal begreift das als Auftrag. Er etabliert Katalanisch, das während der Militärdiktatur von 1936 bis 1975 aus dem öffentlichen Raum verbannt war, als Sprache im Fernsehen und im Radio. Was denkst du darüber, dass Barça mehr als ein Verein ist? Das verstehe ich noch nicht. Für mich ist Barça ein Fußballverein. Der mächtigste der Welt, wie die Leute sagen. Dass Barça mehr ist als ein Verein, Mesque und Club auf Katalanisch, ist der fundamentale Glaubenssatz des FC Barcelona. Barça hat sich immer als demokratisch und freiheitlich begriffen, besonders während der Militärdiktatur und tief verbunden mit dem katalanischen Nationalgefühl. Sprichst du Katalanisch? Nein. Kann er doch nicht. Er ist doch erst ein paar Wochen hier. Vielleicht einen Satz? Er könnte ja ein paar Worte lernen. Ein paar Mitspieler sprechen fast immer Katalanisch, so schnappe ich was auf. Ich stelle mir vor, was sie sagen wollen. Barcelona, por ahí sufrí un poco Als ich in Barcelona ankam, musste ich unter Udo Lattek leiden. Ich habe seine Art, ein Team zu trainieren, ein bisschen verändert. Lattek hatte einen Medizinball. Das ist echt lustig. Er wollte, dass ich mit einem Medizinball von einem Tor zum anderen laufe. Hin und wieder zurück, alles mit einem Medizinball. Die frühen 1980er Jahre sind keine gute Zeit für den spanischen Fußball. Die Nationalmannschaft hat bei der WM im eigenen Land enttäuscht. Und in der Liga dominiert der rustikale Fußball der Vereine aus dem Baskenland. Real Sociedad San Sebastián und Athletic Bilbao. Ich habe das gemacht und war tot, einfach platt. Am Sonntag drauf habe ich mir gesagt, das mache ich nie wieder. Der Medizinball hat mindestens 15 Kilo gewogen. 15 Kilo! 15 Kilo. Ich sage, Udo, lass uns was anderes machen. Nein, Medizinball. Ich sage, nein. Danach kam El Flaco. El Flaco, der Dünne, ist Cesar Luis Minotti. Er übernimmt im März 1983 das Traineramt von Udo Lattek. Es herrscht Unruhe im Club. Barca hat bis dahin eine durchwachsene Saison gespielt, Maradona enttäuscht. In seinem ersten Jahr in Barcelona kommt er gerade mal auf 20 Ligaspiele und 11 Tore. Maradona ist oft verletzt oder krank. Die Hüfte, der Oberschenkel, eine Hepatitis. Die Boulevardmedien berichten über seinen extravaganten Lebensstil, von horrenden Ausgaben, von Prostituierten, von wilden Nächten in den Diskos der Reichen und Schönen und von ausschweifenden Partys in seinem Haus im Nobelviertel Pedralbes mit einer Entourage aus 30, 40 Personen, vom Boulevard der Clan genannt. Der Clan, das hat mich geärgert. Das waren Verwandte, Freunde, Angestellte, Argentinier, die jemanden brauchten, der sie beschützte. Und dieser jemand war ich. In Barcelona hat das mit den Drogen angefangen. Dir wird was angeboten und du möchtest Nein sagen, aber dann hörst du dich Ja sagen. Du willst Spaß haben und du glaubst, du hast das unter Kontrolle, aber dann wird's kompliziert. In Barcelona haben die Drogen keinen Einfluss auf mein Spiel gehabt, kein bisschen. Die Saison endet versöhnlich. Mit dem Sieg in der Copa del Rey, dem spanischen Pokal. Gegen den Erzrivalen Real Madrid und in einer besonderen Konstellation. Denn bei Real sitzt Alfredo Di Stefano auf der Trainerbank. Als Spieler der erste Weltstar des Fußballs und Argentinier, wie Minotti und Maradona. Die Saison 1983-84 startet Barca holprig. Dann das Heimspiel gegen Athletic Bilbao. Barca spielt den amtierenden spanischen Meister an die Wand, führt 3:0. Maradona hat den Ball tief in der eigenen Hälfte. In seinem Rücken rauscht sein Gegenspieler heran, Andoni Goikoetxea, und springt ihm mit offener Sohle aufs Fersenbein. Ein Foul, dessen Brutalität kaum zu überbieten ist. Maradona erleidet einen Bruch des linken Fußknöchels. Goikoetxea kommt mit der gelben Karte davon. Was Sie noch sehen, wenn Sie sich die Bilder anschauen, nachdem er ihn zur Strecke gebracht hat, dann schaut er von oben herab, wie auf dem Opfer das erlegt worden ist. Also mit einer gewissen Zufriedenheit, die Arbeit erledigt zu haben. Michael Horeni, Buchautor und Sportredakteur bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. In seinem Buch »Die Begnadeten« beleuchtet Horeni das Schicksal von 6 großen Künstlern des Fußballs, die im späteren Leben gescheitert sind. George Best, Franz Beckenbauer, Michel Platini, Sokrates, Mesut Özil und Diego Maradona. Diese Empathielosigkeit, diese Rücksichtslosigkeit, die haben wir in den 80er Jahren auch woanders erlebt. Erinnern Sie sich zum Beispiel mal an Toni Schumacher und Battiston, nachdem Schumacher Battiston niedergestreckt hat. Sie werden überhaupt keinen deutschen Spieler sehen, geschweige denn den Schumacher selbst, der sich um diesen schwer verletzten Spieler am Boden kümmert. Andere Spieler zu verletzen, unschädlich zu machen, aus dem Spiel zu nehmen, das war ein Teil der Wirklichkeit, der Normalität. Ein halbes Jahr fällt Maradona aus. Behandeln lässt er sich von Rubén Darío Oliva, einem Argentinier, der in Mailand praktiziert. Oliva wird El Loco genannt, der Verrückte. Wenn Maradona ihn braucht, lässt er Oliva einfliegen nach Barcelona. Später, während der Rehabilitation nach Buenos Aires. Über Olivas Behandlungsmethoden schweigt sich Maradona in seiner Autobiografie aus. Im Mai 1984 stehen sich Barça und Bilbao erneut gegenüber, im Pokalfinale. Das Spiel ist eine wilde Treterei mit 8 gelben Karten und einem Tor für Bilbao. Als der Schiedsrichter abpfeift, geht Maradona auf Goikoetxea los. Was folgt, ist eine Massenkeilerei. Es ist eine Reaktion. Es ist keine Aktion des besten Spielers seiner Zeit gewesen, sondern ja auch ein Zeichen auch der Hilflosigkeit. Sich mit den Mitteln zu Wehr zu setzen, die eigentlich nicht seine gewesen sind. Und was er später gesagt hat, also er ist ja dann von Barcelona nach Neapel gegangen, was für ihn ein gewisser Schutz auf einmal gewesen ist, war die Medialisierung des Fußballs durch die vielen mehr Kameras, die es in der Serie A gegeben hat, dass er dann nicht attackiert worden ist hinterrücks, also wenn der Ball nicht in seiner Nähe war, sondern dass diese Attacken da weniger stattgefunden haben, weil die Kameras auch diese Dinge eingefangen haben und im Nachhinein bestraft werden konnten. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Zu meiner Zeit haben die Ärzte viel gespritzt mit riesigen Nadeln. Wir haben nicht nachgefragt und die Ärzte haben nichts gesagt. Ich hatte Probleme mit dem Fußgelenk, mit den Hüften. Ständig wurde mir etwas gespritzt, damit ich im nächsten Spiel auflaufen konnte. Im Sommer 1984 ist Diego Maradona 23 Jahre alt und noch immer ein unerfülltes Versprechen. Er wechselt von Barcelona nach Italien, zum SSC Neapel. Die Ablösesumme beträgt umgerechnet 30 Millionen Euro. Nie zuvor hat ein Verein auch nur annähernd so viel Geld für einen Fußballer bezahlt. Zu meiner Präsentation kamen 70.000 Zuschauer. Ich wollte in Urlaub und hatte nur eine halbe Stunde Zeit. Ich war nur eine halbe Stunde auf dem Platz. Im Internet kursiert ein verwackeltes Video, das Maradonas Präsentation zeigt. Die Fahrt im Konvoi durch Neapel und dann ins Stadion hinein. Wie er die Treppen zum Spielertunnel hinaufsteigt. Weißes T-Shirt, hellblaue Jogginghose, weiße Turnschuhe. Und schließlich den Rasen betritt und die Fans des SSC Neapel begrüßt. Buonasera, Napolitanos. Jemand wirft ihm einen Ball zu. Maradona jongliert ihn mit dem linken Fuß und schießt ihn dann ins weite Rund. Jubel schallt von den Rängen. Der Erlöser ist da. Neapel ist Mitte der 1980er Jahre fußballerische Provinz. Der SSC nur um einen Punkt dem Abstieg aus der Serie A entronnen. Ein Verein, der nie zuvor die italienische Meisterschaft gewonnen hat, ganz zu schweigen von internationalen Titeln. Und immer im Schatten der großen Clubs aus dem Norden stand. von Juventus Turin und AC und Inter Mailand. Auf den ersten Blick nicht die richtige Wahl für einen potenziellen Weltstar. Aber auf den zweiten erscheint der Wechsel logisch. Die Neapolitaner fühlen sich als Underdogs, vom reichen Norden verspottet, als Terroni, als Erdfresser. Auch Maradona sieht sich als Außenseiter, als Kämpfer gegen das Establishment. Außerdem ist er pleite. Jorge Sitterspieler, sein Manager, hat Millionen in dubiosen Ölfirmen und Bingohallen in Paraguay versenkt. Maradona ersetzt ihn kurz nach dem Wechsel nach Neapel durch Guillermo Coppola, einen flamboyanten Lebemann, der mit Unterbrechungen 20 Jahre an seiner Seite bleiben sollte. Der Wechsel ist nicht zuletzt logisch, weil kein anderer Verein bereit war, die von Barcelona geforderte Ablösesumme zu zahlen. Die Ablösesumme kann der SSC Neapel nicht aus eigener Kraft aufbringen. Präsident Corrado Ferlaino nimmt einen Kredit, bei dem sich mehrere Banken das Risiko teilen. Die großen italienischen Zeitungen spekulieren über andere Geldgeber. Die Pressekonferenz vor Maradonas Vorstellung in Neapel. In einem stickigen Raum im Stadion San Paolo. Die erste Frage. Ich möchte wissen, ob Maradona klar ist, wer die Camorra ist und dass die Camorra ihr Geld überall in Neapel investiert. Maradona blickt entgeistert zu Vereinspräsident Ferlaino. Der platzt vor Wut. Diese Frage ist beleidigend. Ich fühle mich persönlich durch diese Frage gekränkt. Sie ist so beleidigend, dass ich sie nicht beantworten werde. Ich fordere Sie auf zu gehen. Verschwinden Sie sofort. Als Präsident des SSC Neapel verweise ich Sie des Raumes. Mit Ihrer Dummheit verletzen Sie ganz Neapel. Wir haben viel für diesen Transfer geopfert und Sie behaupten, dass die Camorra ihre Finger an allem hier hätte. Neapel ist eine ordentliche Stadt mit einer guten Arbeitsmoral. Die Kriminellen sind eine Minderheit, um die sich die Polizei kümmert. Danke. In pre-campionato il Niño de Oro esalta il titolo di una punizione pennellata nell'angolo sinistro della porta aretina. Maradona firma così anche il suo primo rigore. Che però trova la maniera di beffarlo al 36esimo con una rapidissima rovesciata da terra. Der Ball rollt und niemand spricht mehr von der Camorra. Maradona verzaubert Neapel. Er schießt Tor auf Tor und führt ein mittelmäßiges Team in seiner ersten Saison in Neapel auf den 8. Platz der Serie A und in seiner zweiten Spielzeit auf den 3. Attualmente viene su tiro dagli 11 metri. Un gol che Bersellini negli spogliatoi commenterà così, che finisce oltre i cartelloni dopo questo gol che vi proponiamo subito, perché oltretutto merita anche un rallenti. Zur Legende in Neapel aber wird Diego Maradona durch ein Spiel, das er zwar im Trikot des SSC bestreitet, aber nicht in der Serie A. Pietro Puzzone, ein Mitspieler aus der Kleinstadt Acerra bei Neapel, bittet ihn um Hilfe. Der Sohn eines Freundes müsse operiert werden. Die Familie habe aber kein Geld. Maradona organisiert gegen das Veto des Vereins an einem kalten und nassen Märztag ein Benefizspiel in Acerra mit der Mannschaft des SSC Neapel. In einem kurzen Video kann man sehen, wie sich die Mannschaft vor dem Spiel zwischen den Autos auf dem Parkplatz aufwärmt. Auf dem mit Pfützen übersäten Acker in Acerra agiert Maradona wie in einem wichtigen Ligaspiel. Er spielt, flucht, ärgert sich, wirft sich nach einer verpassten Chance in den Matsch und schießt dann ein Tor, nach einem Dribbling über den ganzen Platz. Thank you. glaube, in der öffentlichen Wahrnehmung würde es die Sicht komplett verändern. Wenn die wegfallen würde, also wenn diese konkrete WM für ihn wegfallen würde, würde sicherlich sein Ansehen deutlich geringer sein. Eher noch stärker in Richtung wahrscheinlich eine große Kultfigur des Fußballs, aber weniger stark in die Richtung, oh, einer wirklich der besten Fußballer aller Zeiten. Ob das berechtigt ist, ist natürlich eine andere Frage. Der Philosoph und Fußballblogger Lukas Tank. Er spricht von der WM 1986 in Mexiko. In jener Zeit ist Fußball noch nicht allgegenwärtig. Das Internet ist noch kein Massenmedium. Es gibt weder YouTube noch Pay-per-View. Die großen Stars aus anderen Ländern nimmt man alle 4 Jahre wahr, bei Weltmeisterschaften. Er hat den Stil geändert von einem Stil, wo er, sobald er den Ball bekommen hat, sich sehr viele Ballkontakte genommen hat, insbesondere durch Dribblings. Gerade dieses Art des Dribbling geht einher mit sehr, sehr vielen Ballkontakten. Das ist ja gerade der Witz, dass man für jeden Schritt, den der Gegner macht, kann man 2 Ballkontakte machen, so ungefähr, wenn man so einen niedrigen Schwerpunkt hat und dann schneller die Richtung wechseln. Hin zu einem Stil, wo er häufig Bälle einfach prallen lässt, gleich mit dem ersten Kontakt einen guten Pass spielt, den Ball auch gerne mal mit einem Kontakt anlupft und dann aus der Luft mit dem nächsten direkt weiterspielt. Und der deutlich seltener zum Dribbling greift. Und ich denke, der zentrale Grund dafür, warum sich diese Veränderung vollzogen hat, neben gewissen körperlichen Veränderungen, ist langsamer geworden, ist auch früher langsamer geworden, als dass man das vielleicht von heutigen Spielern kennt, ist die brutale Behandlung, die er auf den Fußballplätzen der 80er Jahre erlitten hat. 5 Südkoreaner in der Mauer. Maradona führt den Freistoß aus. Bruciaga täuscht an, in die Mauer. Der Ball prallt zurück zu Maradona. Mit dem Kopf auf Aldano, der kann schießen und Tor! Die WM 1986 ist der Höhepunkt in Maradonas Karriere. Er führt ein biederes argentinisches Team zum Titel, schießt 5 Tore und bereitet weitere 5 vor. Pass auf Bruciaga, direkt weiter auf Maradona, der ist im Strafraum und Tor! Damit ist er an 10 der 14 Tore beteiligt, die Argentinien im Turnier schießt. Im Finale gegen Deutschland nimmt ihn Lothar Matthäus weitestgehend aus dem Spiel. Dennoch gelingt Maradona der Pass zum entscheidenden 3:2. Das Spiel dieser WM ist das Viertelfinale gegen England. Argentinien ist seit 1983 wieder eine Demokratie. Aber der Stachel des verlorenen Falklandkriegs sitzt tief. Es ging um mehr als den Sieg. Um mehr als England aus dem Turnier zu werfen. Wir haben die Engländer für alles verantwortlich gemacht. Für das Leiden des argentinischen Volkes. Ich weiß, das klingt verrückt, aber so haben wir damals gedacht. Wir mussten unsere Flagge verteidigen, die Toten rächen und die Überlebenden ehren. Deshalb war mein Tor so wichtig. Tatsächlich waren beide Tore wichtig. Und beide hatten ihren Charme. Maradona am Ball, an 3 Gegnern vorbei. Genial, genial, auf Aldano. Maradona mit dem Kopf, Tor! Das Tor ist unwirklich. Ein Abpraller im Strafraum der Engländer. Torwart Peter Shilton geht zum Ball. Shilton ist 1,5 Köpfe größer als Maradona, streckt zudem die Hände aus nach dem Ball. Maradona schraubt sich in die Luft, überspringt Shilton und nickt scheinbar ein. Ein wunderbarer Spielzug, ein Abpraller in den Strafraum. Maradona macht das Tor mit der Hand. Der Schiedsrichter gibt das Tor, obwohl die Engländer ihn bestürmen. Sie verlangen, dass er das Tor wegen Handspiel aberkennt. Aber ich muss sagen, was ich denke. Für alle, die dieses Spiel im Fernsehen verfolgen, genießen Sie dieses Tor von Maradona, das der Schiedsrichter gibt. Argentinien liegt 1:0 vorn gegen England. Durch ein Tor mit der Hand. Heute wäre ein solches Tor undenkbar. Aber im Jahr 1986 gibt es noch keinen Videoschiedsrichter, der bei klaren Fehlentscheidungen eingreift. Nach dem Spiel ist das Tor zwar überall Thema, aber der Sturm der Entrüstung bleibt aus. Auch weil Diego Maradona das Tor mit einem legendären Bonmot kommentiert. Es war ein bisschen Maradonas Kopf und ein bisschen Gottes Hand. Ich glaube auch, dass es etwas ist, dieses Handspiel, was auch kulturell nochmal unterschiedlich gesehen wird. Also Maradona sagt über den Fußball auch, Fußball ist ein Spiel der Täuschung. wenn man sich so hochkämpfen muss von ganz unten, dass List und Täuschung oft dazugehört. Und dass das ja auch von den Zuschauern nicht von jedem gegeißelt wird, sondern dass das auch mit einem Augenzwinkern oder mit einem gewissen Grundverständnis akzeptiert ist, dass man sich das auch nehmen darf, dass man auch Grenzen überschreiten darf. Das war auch sicher in den 80er Jahren noch stärker, als das heute der Fall ist. In seiner Autobiografie schreibt Diego Maradona: Ich habe mich sehr über dieses Tor gefreut. Manchmal denke ich, dass ich es dem anderen vorziehe, dass ich in diesem Spiel geschossen habe. Es war in etwa so, als würde ich einem Engländer die Brieftasche klauen. Well, some of the crowd were on the pitch. Das Genie des Fußballs legt auf rechts los. Er könnte zu Burruchaga passen. Immer noch Maradona. Ein Genie, ein Genie, ein Genie. Ja, ja, ja, ja, ja. Tor! Ich möchte weinen, heiliger Gott. Es lebe der Fußball. Was für ein geniales Tor von Diego Maradona. Ein kosmisches Dribbling. Von welchem Planeten bist du, dass du an so vielen Engländern vorbeigekommen bist? 2:0 gegen England. Diego Maradona, danke für den Fußball, lieber Gott. Für den Fußball, für Maradona. Danke für diese Tränen, für dieses 2:0 gegen England. Inglaterra 0, Diego, Diego, Diego Armando Maradona. Gracias Dios, por el fútbol, por Maradona, por estas lágrimas, por este... Es ist das Tor des Jahrhunderts. Ein Solo über 62 Meter. Schon in der eigenen Hälfte tanzt Maradona zwei Gegenspieler aus. Er schüttelt den dritten ab, lässt den vierten ins Leere laufen. Er geht am fünften vorbei, der vergeblich versucht, ihn zu klammern. Er spielt Torwart Chilton aus und schiebt den Ball im Fallen ins Netz. 4 Minuten nach seinem Handtor zum 1:0. Einmal sagen das Betrügerische, das Schlitzohrhafte, um es freundlich auszudrücken. Und auf der anderen Seite das Geniale, was auf beiden Seiten schwer oder bisher überhaupt noch nicht so zu wiederholen war. Un escritor argentino, José Ingeniero. Der argentinische Schriftsteller José Ingenieros hat einmal gesagt, Erfolg zu haben ist wie an einem Abgrund zu stehen. Noch einen Schritt und du stürzt ab. Die Mittelmäßigen wollen Erfolg haben. Für die wirklich Großen ist Erfolg nur eine Stufe auf dem Weg zum Ruhm. César Luis Minotti, der ehemalige argentinische Nationaltrainer von 1978. Für Minotti ist es weniger der WM-Titel 1986, der Maradona in seinem Heimatland unsterblich gemacht hat, sondern es sind die Tore gegen England. Beide Tore. Natürlich gibt es verschiedene Fußballstile. Der argentinische ist anders als der brasilianische oder der deutsche. Stil hängt zusammen mit Herkunft und Kultur. Unser Stil ist wie ein Tango. Im Tango geht es um Verführung, um Nähe und Distanz. Es schwingt aber auch etwas Spöttisches mit in der Art, wie der Tango die Liebe zwischen Mann und Frau beschreibt. Argentinische Fußballspieler haben das auch. Etwas Schelmisches, manchmal Arglistiges. Wie lange hat Maradona in seinem Solo aus der eigenen Hälfte bis zum Tor der Engländer gebraucht? 14 Sekunden. Für 62 Meter. Athletisch gesehen ist das ein Desaster. Er hätte damit noch nicht einmal einen Dorfwettbewerb gewonnen. Warum glauben wir trotzdem, dass er enorm schnell war? weil er Finten eingebaut und fast eine ganze Mannschaft genarrt hat. Er erscheint uns schnell wegen seiner Tricks und nicht wegen der physischen Geschwindigkeit. 1986 war Maradona einzigartig, weil er Dynamik und Geschwindigkeit nicht benötigte. Wenn es darauf ankam, hatte er natürlich diese Fähigkeiten und griff auf sie zurück. Aber viel öfter benutzte er seine Intelligenz. 22 Jahre später tritt Argentinien zu einem Freundschaftsspiel in Schottland an, mit Maradona als Nationaltrainer. Sein Gegenpart ist Terry Butcher, ein ehemaliger englischer Innenverteidiger. Butcher war es, der Maradona bei der WM 1986 den Ball unfreiwillig zu dessen Handtor vorgelegt hat. Auf der Pressekonferenz vor dem Freundschaftsspiel meldet sich eine englische Reporterin zu Wort. Sie sind ein stolzer Argentinier. Ich kann nur darüber spekulieren, wie Sie reagieren würden, wenn Sie im Viertelfinale einer WM wegen eines Handtors verlieren würden. Können Sie verstehen, dass Terry Butcher Ihnen nicht die Hand schütteln möchte? Ich möchte die junge Dame daran erinnern, dass England mal ein WM-Finale durch ein Tor gewonnen hat, das keines war. Die ganze Welt hat es gesehen, trotzdem hat es gezählt. Deshalb haben Sie kein Recht, mich zu verurteilen. Maradona meint das Wembley-Tor im Finale der WM 1966 gegen Deutschland. Einen Schuss von Jeff Hurst, der von der Unterkante der Latte vor die Torlinie geprallt ist. Maradona deutet mit seinen Händen eine Distanz von 30 Zentimetern an. So weit vor der Torlinie, wenn nicht noch weiter. Diese götzenhafte Verehrung, die in Argentinien stattgefunden hat, zum einen durch den WM-Sieg 1986 mit diesem Spiel gegen England, wo die Hand Gottes und dieses Solo des Jahrhunderts, wie man es oft genannt hat, stattgefunden hat. Das war ja auch noch ein Spiel, wo der Krieg, der Falklandkrieg und die Ehre der Nation tatsächlich eine wahnsinnig große Rolle gespielt hat. Das haben wir vielleicht hier in Europa gar nicht so stark wahrgenommen. Und es wurde auch damals in der Öffentlichkeit von den Spielern nicht artikuliert, aber es war tatsächlich so, dass das eine wahnsinnige Rolle gespielt hat, sowohl in der Mannschaft wie innerhalb Argentiniens, was auch nochmal zu einer zusätzlichen Überhöhung dieses Spielers, aber auch eben dieses Turniers und dieses Titels geführt hat. Das ist etwas, was nochmal eine Kraft hatte, die über den Fußball hinausgegangen ist. Novamente ele chegou com inspiração, com muito amor, com emoção, com explosão, um gol, sacudindo a torcida aos 33 minutos do segundo tempo. Depois de fazer uma jogada celestial, um gol. Tabelou, triplou dois zagueiros, deu um toque, triplou o goleiro. Só não entrou com bola e tudo porque teve humildade em gol. Der tolle englische Fußballjournalist Jonathan Wilson hat zum Beispiel gesagt, Maradona hat in seinem Leben nur 4 wirklich herausragende Spielzeiten gespielt, also noch nicht mal jede Napoli-Spielzeit. Ich finde das ein Stück weit zu hart. Ich glaube, seine Clubkarriere hat mehr gehabt als 4 herausragende Spielzeiten. Und wenn er herausragend war, dann war er auch wirklich herausragend. Was er unbestritten nicht hatte, sind so diese 10 Jahre plus von nonstop ein Jahr nach dem anderen und eigentlich fast Woche für Woche herausragende Leistung zu bringen. Das macht die Geschichte Maradonas interessant, dass er das nicht hatte, dass es da auch persönlich diese großen Höhen und Tiefen neben und auf dem Platz gab. Aber wenn wir natürlich einfach nur darüber sprechen, okay, wie gut war der, dann spricht natürlich Konstanz für einen Spieler, denke ich, und auch stark für einen Spieler. 1987 und 1990 führt Maradona den SSC Neapel in der italienischen Meisterschaft zu 2 Titeln und in den Jahren dazwischen zu 2 zweiten Plätzen. Nach dem ersten Titel skandieren die Spieler in der Kabine ein Lied der Tifosi in der Kurve. O visto Maradona, innamorato sono. Ich habe Maradona gesehen, jetzt bin ich verliebt. Das Das ist mehr, als es scheint. Denn die Serie A ist in diesen Jahren das Maß aller Dinge im Clubfußball. Eine Art Champions League im Kleinen. Hier werden die höchsten Gehälter gezahlt. Hier spielen die größten Stars. Die Deutschen Matthäus Brehme und später Klinsmann bei Inter Mailand. Die Holländer Gullit, Van Basten und Rijkaard beim AC Mailand. Die Brasilianer Alemão und Careca neben Maradona beim SSC Neapel. Maradona ist der größte von allen. So inszeniert er sich auch. Mal kommt er verspätet aus dem Urlaub zurück, immer wieder schwänzt er das Vormittagstraining. Die Hochzeit mit seiner langjährigen Freundin Claudia Villafagne, der Mutter seiner beiden Töchter Dalma und Janina, ist das Society-Event in Buenos Aires im Jahr 1989. Traversone verso Renica. Flanke auf Renica. Schuss Maradona, abgeblockt, mit der Hand abgeblockt von Schäfer. Palla che 11 Meter für Neapel. Ed è calcio di rigore in favore del Napoli. Im Jahr 1989 gewinnt Neapel den UEFA Cup. Im Halbfinale hat sich Maradonas Team gegen Bayern München durchgesetzt. Finalgegner ist der VfB Stuttgart. Das Hinspiel gewinnt Neapel zu Hause 2:1. Im Rückspiel reicht ein 3:3 in Stuttgart. Es ist Maradonas einziger internationaler Titel auf Vereinsebene. Maradona wird ausführen. Schuss, Tor. Wenn man sich mal die gesamten Tore von Maradona für Napoli anguckt, sind da sehr, sehr wenig Tore nach Dribblingversuchen dabei. Was er jedoch ohne Ende geschafft hat, waren Elfmetertreffen. Gut, also hat er auch sehr gut gemacht, muss man auch erstmal treffen. Aber insbesondere auch ohne Ende Freistoßtore geschossen. Maradona ist einer der ganz, ganz großen Freistoßexperten. Nur eben nicht Experte im Sinne von, er kann das und nichts anderes. Aber er kann mit den Leuten, die wir so klassischerweise als Freistoßexperten kennen, Juninho zum Beispiel in den 2000ern, David Beckham, wobei der auch noch andere Sachen konnte, absolut mithalten. Nach dem Gewinn des UEFA-Pokals bittet Maradona Neapels Präsident Corrado Ferlaino um die Freigabe. Er möchte in eine weniger anstrengende Liga wechseln. Und er möchte weg aus Italien. Was als Märchen begonnen hat, ist zum Albtraum geworden. Die Medien halten ihm vor, die Vaterschaft für Diego Sinagra zu leugnen, seinen unehelichen Sohn. Sie berichten über seine Nähe zur Camorra, der lokalen Mafia. Letzte Nacht war Diego Maradona in einem Haus in Nola zu Gast, einer jener Vorstädte Neapels, die in letzter Zeit wie Pilze aus dem Boden schießen, schreibt der Reporter Bruno Passarella im argentinischen Wochenblatt El Grafico. Auf die Frage, wem das Haus gehört, erhielten wir keine Antwort. Das Haus sieht aus wie ein Bunker mit ferngesteuerten Toren, überall Videokameras und einem monströsen Mastiff am Haupteingang. Der Abend war extravagant und verschwenderisch. Moet et Chandon floss wie Wasser, serviert in silbernen Kelchen. Auf einem riesigen Fernseher liefen Maradonas Tore in Endlosschleife. Die Gäste hatten viel zu große Ringe an ihren Fingern. Alles trug den Stempel von neuem Geld, frisch gewaschen und die Quelle plötzlichen Reichtums für gewisse Leute in Neapel. In Neapel geht damals nichts ohne die Camorra. Sie kontrolliert das Wettgeschäft, Drogen- und Tabakschmuggel, die Prostitution und den Handel mit gefälschter Markenware. In Barcelona hat Diego Maradona Millionen verdient, weil er seine Persönlichkeitsrechte selbst vermarktet hat. Dieses Recht hat er sich auch in Neapel gesichert, doch das schert die Camorra nicht. Sie verkauft Tassen, Mützen und Poster mit Maradonas Konterfei. Im Gegenzug versorgt sie ihn mit Kokain und Frauen und beschützt ihn vor der Presse. Ein Deal, der funktioniert, solange Maradona auf dem Platz funktioniert. Doch das ist immer seltener der Fall. Maradona ist oft verletzt. Mal zwickt es in der Wade, mal im Oberschenkel. Der Ischiasnerv klemmt chronisch. Immer wieder entzündet sich sein linker Fuß. Eine Folge des Fouls von Andoni Goikoetxea. Aber Maradona muss spielen. Um seinen malträtierten Körper zu schonen, trainiert er kaum noch. Die Folge? Er schleppt 8 Kilogramm zu viel mit sich herum. Ein Teufelskreis. Auch von dieser Stelle ein herzliches Willkommen, verehrte Zuschauer. Das Spiel der Spiele für Werder Bremen. Maradona an der Weser. Der 6. Dezember 1989. Achtelfinale im UEFA Cup. Neapel hat das Hinspiel zu Hause 2:3 verloren, muss also mit 2 Toren Unterschied in Bremen gewinnen, um ins Viertelfinale einzuziehen. Doch daraus wird nichts. Und das Tor! Wie wichtig! 25. Minute! Das 1:0 für den SV Werder. Karl-Heinz Riedle nutzt einen Fehler der italienischen Abwehr. Der SSC Neapel geht in Bremen mit 1:5 unter. Ein Team in Auflösung. Diego Maradona ist 29 Jahre alt. Das beste Alter für einen Fußballer, wie man sagt. Aber in Bremen spielt er, als ginge seine Karriere zu Ende. Müde, aus dem Stand, uninspiriert. Ein halbes Jahr vor der Weltmeisterschaft in Italien, bei der er mit Argentinien den Titel verteidigen will. Ich denke, das hat etwas damit zu tun, dass er aus der Unterschicht kommt, die Ablehnung im eigenen Land immer gespürt hat. Der Sportjournalist und Buchautor Michael Horeni über die besondere Beziehung, die Diego Maradona mit Neapel verbunden hat. Er hat es selbst Rassismus genannt, wie mit Neapel und seinen Bürgerinnen und Bürgern umgegangen worden ist in der Zeit. Die Abschätzigkeit, die aus dem Norden gekommen ist. Und die Neapolitaner haben das verstanden, dass so jemand ist, der auch von unten kommt und diese Abwertungen sein Leben lang gespürt hat, der damit groß geworden ist und der sich jetzt auch in ihrem Namen dagegen wehrt und, das Wichtigste, diejenigen, die auf sie herabschauen, tatsächlich auch besiegt. Es war für den Norden, für Juventus Turin, für die Mailänder Clubs damals unvorstellbar, dass die Hungerleider, die armen Schlucker aus Neapel ihnen auf dem Platz gefährlich werden konnten, dass sie von ihm geschlagen werden. Also das war eine Form von Befreiung und von Selbstermächtigung. Und das hat zu einer unendlichen Dankbarkeit gegenüber Maradona geführt, die bis heute spürbar ist. Il mondo in una giostra di colori. È il vento a carezza le bandiere. Arriva un brivido e ti trascina via. Der italienische Sommer, den Gianna Nannini und Edoardo Benato im offiziellen Song der WM 1990 besingen, ist kein Vergnügen für Diego Maradona. Im Eröffnungsspiel in Mailand gegen Kamerun wird er von seinen Gegenspielern gejagt und von den Zuschauern ausgepfiffen. Erneut Makanaki, Kopfball, Big, 1:0 für Kamerun gegen Argentinien. Argentinien verliert gegen den Außenseiter, der zudem nach zwei roten Karten in doppelter Unterzahl spielt. Der Kontrast im zweiten Spiel gegen die UdSSR. Argentinien gewinnt 2:0. Und die Tifosi in Neapel feiern Maradona. Damit ist der Ton fürs Turnier gesetzt. Nur in Neapel ist er wohl gelitten. Maradona ist fit, dank eines speziellen Programms seiner privaten Ärzte. Über die Details schweigt er sich in seiner Autobiografie aus. Er führt eine schwache argentinische Mannschaft an, die sich durchs Turnier quält, in 7 Spielen nur 5 Tore schießt, aber 23 gelbe und 3 rote Karten kassiert. Maradonas Genie blitzt nur selten auf. Im Achtelfinale gegen Brasilien steht Argentinien mit dem Rücken zur Wand. bis zur 82. Minute. Maradona vorbei an Alemão, vorbei an Dunga, vorbei an Rocha. Pass auf Caniggia, der umkurvt Tafarel. Tor! Ich hatte den Pie sehr hinchado. Nach dem Spiel gegen Brasilien war mein Fuß dick angeschwollen. An einer Seite kam sogar Blut raus. Der Doktor wollte mir was spritzen, aber die Nadel ging nicht rein. Bilardo kam und sagte, das nächste Spiel sitzt du auf der Bank. Carlos Bilardo ist der argentinische Nationaltrainer. 1986 ist er mit Maradona Weltmeister geworden. Ich sagte, auf der Bank? Nee, auf der Bank sitzt du. Doktor, gib mir eine Spritze. Die Spritze ging rein, ganz tief und auf den Fußknöchel. Ich wollte im nächsten Spiel unbedingt dabei sein. Im Viertelfinale gegen Jugoslawien zeigt Maradona Nerven. Er verschießt einen Elfmeter. Trotzdem kommt Argentinien weiter. Im Halbfinale ist Italien der Gegner, die Heimmannschaft. Das Spiel sollte in Neapel stattfinden. Darüber war ich froh. Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel habe ich etwas gesagt, was mir nie vergeben wurde. Trotzdem war es wahr. Es gefällt mir nicht, dass die Neapolitaner jetzt von allen aufgefordert werden, ihre Nationalmannschaft anzufeuern. Neapel ist immer vom Rest Italiens marginalisiert worden und hat unfassbaren Rassismus erlebt. Ich wollte die Neapolitaner nicht gegen den Rest Italiens aufbringen, weil ich wusste, dass sie auch Italiener sind. Aber ich wusste nur zu gut, was uns passiert ist, wenn wir im Norden gespielt haben. Die Spruchbänder, willkommen in Italien, wascht euch, ihr Erdfresser. Warum sollte ich diesen Rassismus vergessen? Foul von Ruggeri, abgepfiffen, aber Maradona schießt den Ball ins Tor. Unter den Pfiffen der Neapolitaner, das erlebt ihr hier nicht so oft. Aber heute sind sie keine Maradona-Fans, sie halten zu Italien. Das Spiel endet 1:1 nach Verlängerung. Die Entscheidung fällt im Elfmeterschießen. Now Diego Maradona of Napoli in Napoli. And this time he does it. This time he does it. Aldo Serena muss treffen, sonst ist Italien raus. And he does it. And it's all over. Gehalten! Italien scheitert im Halbfinale und Neapel versinkt in einem Meer aus Tränen. Naples is awash and drowning in tears of disappointment. Wir schreiben den 3. Juli 1990. Von diesem Tag an wird für Diego Maradona in Neapel nichts mehr sein, wie es einmal war. Sein Sündenfall dann 5 Tage später in Rom, vor dem verlorenen Finale gegen Deutschland. Das Spiel war eine Farce von Anfang an. Die respektlosen Pfiffe während unserer Nationalhymne, die sogar noch lauter wurden, als mein Bild auf dem riesigen Bildschirm im Stadion erschien. Ich wusste, dass alle mich sehen würden. Deshalb formte ich meine Lippen zu einem lautlosen »Hijos de puta«. Hijos de puta. Hurensöhne, das waren sie. Ich möchte allen Argentiniern sagen, dass ich nie Drogen genommen habe. Das schwöre ich auf mein Herz und aufs Nationaltrikot. Die Bombe platzt am 29. März 1991. In einer Dopingprobe, die Maradona 2 Wochen zuvor abgegeben hat, werden Spuren von Kokain gefunden. Maradonas Drogensucht ist schon zu seiner Zeit in Barcelona, Anfang der 80er Jahre, ein offenes Gerücht gewesen. Ebenso in Italien zum Ende jenes Jahrzehnts. Das wirft Fragen auf. Wie kann es sein, dass er nicht schon viel früher positiv auf Kokain getestet wurde? Hat die Camorra ihre schützende Hand über ihn gehalten und diese nach der WM 1990 zurückgezogen? Womöglich nach einem Deal mit der Staatsanwaltschaft. Fakt ist, kaum haben die Behörden angefangen, gegen die Camorra zu ermitteln, tauchen dubiose Zeugen auf, die Maradona bezichtigen, mit Kokain gehandelt zu haben. Und 4 Wochen vor der Dopingprobe ist Maradona von einem Gericht zu seinen Kontakten zur Camorra vernommen worden. Der Weltfußballverband FIFA sperrt Maradona für 1,5 Jahre. Für jemanden, der nie etwas anderes gemacht hat, als Fußball zu spielen, eine Katastrophe. Ich bin am 2. April 1991 nach Buenos Aires geflogen. Das war keine Flucht. Ich bin zurück in meine Heimat, weil ich es wollte. Ich konnte einfach nicht mehr. Das Datum ist in meinem Hirn eingebrannt, weil ich es nicht verdient hatte, so gehen zu müssen wie ein Verbrecher. Und weil dieser Tag das Vorher und das Nachher in meiner Karriere so klar trennt. Ich bin nach Buenos Aires zurück, weil ich dachte, dort Frieden zu finden. Was ich gefunden habe, war Krieg. 3 Wochen nach seiner Ankunft in Buenos Aires wird Maradona im Rahmen einer Drogenrazzia verhaftet. Wegen des Besitzes von 30 Gramm Kokain wird er zu 14 Monaten Haft verurteilt, die Strafe aber zur Bewährung ausgesetzt. Unter der Auflage, dass Maradona einen Drogenentzug macht. Maradona war ein sehr zugänglicher und außergewöhnlich großzügiger Typ. Ein guter Junge. Der italienische Sportjournalist Bruno Pizzol. Er hat Maradona in dessen Zeit in Italien mehrfach interviewt und aus der Nähe kennengelernt. So gut, dass er in eine gefährliche Spirale geriet, weil sich ihm als Fußballstar unendlich viele Versuchungen boten und nicht immer die besten Freundschaften. Alle haben ihn geliebt und vielleicht hat ihn diese unendliche Liebe in die Fallen gelockt, in denen er sich verheddert hat. Aber auf der menschlichen Ebene ist er immer ein guter Junge geblieben. Ihm haben Bildung gefehlt und familiäre Strukturen, um in einer Welt voller Risiken und Gefahren zu überleben, die der Fußball seinerzeit dargestellt hat. Bei Maradona war das schon eine Vereinnahmung durch die Medien, die in einer extremen Art und Weise stattgefunden hat. Also wenn Sie sich die Bilder von damals noch anschauen, diese Hemmungslosigkeit der 80er Jahre, hat sich auch in der Medienberichterstattung gezeigt, wie Persönlichkeitsrechte überhaupt nicht akzeptiert oder respektiert worden sind. Also wie sie versuchen, sozusagen in sein Leben einzudringen, und zwar buchstäblich einzudringen. Maradona war auch jemand, der das als gegeben genommen hat und zu einer öffentlichen Figur gemacht worden ist, die mehr oder weniger ständig verfügbar war. Nach Ablauf seiner Sperre wechselt Maradona zum FC Sevilla. Dort ist Carlos Bilardo Trainer, unter dem er 1986 Weltmeister geworden ist. Bilardo verlegt die Trainingseinheiten auf den Nachmittag, um dem Lebensrhythmus seines Stars entgegenzukommen. Auch in Sevilla macht Maradona durch seinen ausschweifenden Lebenswandel Schlagzeilen, durch Bordellbesuche und durch zechte Nächte. Auf dem Platz glänzt er selten. Er schleppt Übergewicht mit sich herum. Chronische Ischias und Kniebeschwerden machen ihm zu schaffen. Nach einer enttäuschenden Saison wechselt Maradona zu den Newell's Old Boys. Für den Verein aus dem argentinischen Rosario bestreitet er nur 5 Spiele. Im Frühjahr 1994 schießt er mit einem Luftgewehr auf Paparazzi, die sein Haus in Buenos Aires belagern. Diego Maradona ist am Ende. Balbo zu Redondo, Doppelpass mit Maradona, zu Redondo, zu Maradona, Doppelpass mit Redondo, Schuss und Tor! Bei der WM 1994 in den USA ist er dennoch wieder da. Drahtig, austrainiert, fit. Nach seinem Tor zum 3:0 im ersten Spiel der Argentinier gegen Griechenland rennt er auf die Kamera zu und schreit seine Genugtuung mit weit aufgerissenen Augen heraus. Ein wunderbarer Schuss in den Winkel nach einem fantastischen Spielzug. Wie bei einem Flipper läuft der Ball durch die argentinischen Reihen. Das ist der Diego Maradona, auf den wir gewartet haben. Doch die Party ist kurz. Nach dem 2. Vorrundenspiel gegen Nigeria wird Diego Maradona zum Dopingtest ausgelost. Drei Tage später tritt Sepp Blatter vor die Kameras, damals der Generalsekretär der FIFA. In Maradonas Urin wurde das Aufputschmittel Ephedrin nachgewiesen. Angesichts dessen wird die FIFA nach der WM eine Strafe verhängen. Bis dahin ist Diego Maradona von allen fußballerischen Aktivitäten suspendiert. Warum wurde der Dopingfall Maradona 1994 öffentlich? Ich kann mir nicht vorstellen, dass er der erste und einzige Spieler war, der bei einer Weltmeisterschaft, dem man hätte was nachweisen können. Also das hat sicher auch etwas damit zu tun, dass man ihm das nachweisen wollte. Ich glaube auch, dass man sich da nichts vormachen muss. In den 80er Jahren wurde er geschluckt ohne Ende. Dass das in den 90er Jahren, dass es sicher auch kein Zufall war, dass es bei Maradona herausgekommen ist und zu dieser Zeit herausgekommen ist und vorher nicht. Noch einmal kehrt Diego Maradona auf den Fußballplatz zurück. Für die Boca Juniors aus Buenos Aires, denen er sich nach Ablauf seiner 15-monatigen Sperre anschließt. Boca hatte damals ein graues Team, ohne Glanz, und ich litt darunter. Aber als ich in La Bombonera einlief, unser Stadion, änderte sich meine Stimmung. Die Fans sangen mein Lied. Vale 10 palos verdes, se llama Maradona, y todas las gallinas le chupan bien las bolas. Er ist 10 Millionen wert, er heißt Maradona und alle Hühner lutschen ihm die Eier. Ich war wieder zu Hause. Für Maradona sind die Boca Juniors der Club seines Herzens. Er lässt sich die Haare in den Vereinsfarben färben, dunkelblau mit einem gelben Streifen. Doch die Magie des Diego Armando Maradona ist vorbei. Seine Zeit bei Boca endet mit einem positiven Dopingtest, dem dritten insgesamt und dem zweiten auf Kokain. Sein letztes Spiel bestreitet er im Derby gegen River Plate, den ewigen Rivalen, den Verein der Oberschicht. Wir haben im typischen Boca-Stil gewonnen, das Spiel nach einem 0-1 in ein 2-1 gedreht. Ich habe jeden Augenblick genossen. Bei der Aufholjagd ist Maradona schon nicht mehr auf dem Platz. Er wurde ausgewechselt gegen den 18-jährigen Juan Ramón Riquelme, Argentiniens neuen Jungstar. Dass der Name Riquelme heute 36 Jahre später nur Fußballkennern etwas sagt, verrät viel über Maradonas Ausnahmestellung in Argentinien, aber auch weltweit. Fußball ist der schönste und sauberste Sport der Welt. Das steht ohne jeden Zweifel fest. Wenn jemand etwas falsch macht, darf der Fußball nicht dafür bezahlen. Ich habe viel falsch gemacht. Und dafür bezahlt. Aber der Ball bleibt unbefleckt. Nach dem Spiel verkündet Maradona seinen Abschied vom aktiven Fußball. Auf einer Bühne mitten in La Bombonera, an seiner Seite seine Töchter. Die Kamera schwenkt auf die Tribüne, auf seine Eltern, seine Frau Claudia. Alle in Trikots der argentinischen Nationalmannschaft. Auf Wiedersehen. Und dass diese Liebe nie aufhört. Darum bitte ich Sie im Namen meiner Töchter, meiner Familie. Vielen Dank, ich schulde Ihnen viel. Ich liebe Sie alle. Ciao. Ohne den Fußball und die Notwendigkeit, halbwegs fit aufzulaufen, stürzt Maradona komplett ab. Er tingelt durch Talkshows. Grotesk, übergewichtig, kaum Herr seiner Sinne, lallend. Die Jahrtausendwende feiert er mit seinem Manager Guillermo Coppola in Uruguay, im Seebad Punta del Este, dem Saint-Tropez Südamerikas. Eran los primeros días del año 2000. Diego Maradona. Am 4. Januar 2000 fällt der 39-jährige Diego Maradona ins Koma und wird ins Krankenhaus eingeliefert. Kameraleute übertragen das Spektakel in alle Welt. Diego Maradonas Leben hängt an einem seidenen Faden. Maradona ist nach einer Überdosis Kokain ins Koma gefallen. Auf dem Weg ins Krankenhaus setzt sein Herz mehrmals aus. Wie durch ein Wunder überlebt er. Zur Rehabilitation reist Maradona mit einer 30-köpfigen Entourage nach Kuba und checkt in der Klinik La Pradera ein. Fotos zeigen ihn mit orange gefärbten Haaren, einem Che Guevara-Tattoo auf dem rechten Oberarm und einem von Kubas Staatschef Fidel Castro auf der linken Wade. Im Jahr 2004 erleidet er einen Herzinfarkt, erneut nach einer Überdosis Kokain. Maradona macht einen Entzug und lässt sich in einer Klinik im kolumbianischen Cartagena den Magen verkleinern, um seine Esssucht und damit seine Gewichtsprobleme in den Griff zu bekommen. Ein Jahr später, im August 2005, erscheint ein rund erneuerter Diego Maradona im argentinischen Fernsehen. Das ist ein brasilianisches Trikot mit der Nummer 10 von Pelé für mich. Und hier ein argentinisches von mir für seinen Sohn. Die Show heißt La Noche del Diez, die Nacht der Nummer 10. Diego Maradona interviewt ausgesuchte Gäste. Mike Tyson, Robbie Williams, Julio Iglesias, Kubas Staatschef Fidel Castro, den Maradona bewundert. Der erste Studiogast ist ein Fußballer, der zu seiner Zeit vielleicht noch besser war als Maradona. Der Brasilianer Pelé. Ich habe noch eine Bitte an Sie. Oder an dich, wenn ich dich duzen darf. Ich möchte ein paar Kopfbälle mit dir machen. Man kann sagen, dass meine WM-Erinnerungen gemischt sind. Größtenteils positiv, aber logisch, nicht nur. Gary Lineker, der englische Ausnahmestürmer, ist bei der WM 1986 Torschützenkönig geworden. Auch gegen Argentinien stand er auf dem Platz, als Diego Maradona erst sein berüchtigtes Handtor erzielt hat und dann nach einem Solo über mehr als den halben Platz traf. Anfang 2006 besucht Lineker Diego Maradona. Für eine Dokumentation der BBC zum 20. Jahrestag jenes Spiels. In Argentinien wird er unheimlich verehrt, ja angebetet. Er hat ständig eine Menschentraube um sich. Ich habe mit ihm ein Spiel von Boca gesehen, in seiner Loge in La Bombonera. Die Atmosphäre war unglaublich. Er schrie herum. Eine seiner Töchter musste ihn festhalten, damit er nicht von der Tribüne stürzte. Er hat eine unfassbare Leidenschaft für das Spiel. Die Dokumentation beginnt mit der Begrüßung. Lineker geht unsicher auf Maradona zu. Der umarmt ihn, als seien sie beste Freunde. Dann schüttelt er ihm die Hand. War das die Hand Gottes? Fragt Lineker. Nein, antwortet Maradona. Das war die linke. Ich habe gedacht, dass ich nie in meinem Leben jemanden sehen würde, der als Fußballer auch nur annähernd so gut ist wie Diego. Messi ist ähnlich. Ebenfalls Argentinier, ebenfalls klein, ebenfalls Linksfüßer. Aber Diego war einzigartig. Die Dokumentation ist ein TV-Highlight. Was vielleicht revanchistisch gedacht war, wird zu einer Feier des Sportgedankens. Zwei Männer, die sich mögen, beide großartige Fußballer, sprechen über jene 90 Minuten im Aztekenstadion von Mexico City, die sie für immer verbinden. ohne Groll auf der einen Seite, obwohl Gary Linekers Traum vom WM-Titel unerfüllt geblieben ist. Ohne Häme auf der anderen, auch wenn das Spiel durch den Falklandkrieg auf argentinischer Seite politisch aufgeladen war. Zwei Fußballer, die sich respektieren. Und auch das ist spürbar. Linekers Bewunderung für Maradona. Ich habe sogar mal mit ihm gespielt, in einem Freundschaftsspiel in Wembley. Eine englische Liga-Auswahl gegen eine Weltauswahl, in der ich auch stand, weil ich damals für Barcelona gespielt habe. Es ging damit los, dass er in der Kabine saß und beim Hochziehen seiner Stutzen 5 Minuten mit dem Ball jonglierte. Wir saßen da, oh oh. Beim Auflaufen hat er dann etwas gemacht, was vielleicht nicht spektakulär klingt, aber es ist. Er hat den Ball die ganze Zeit jongliert, immer mit seinem linken Fuß. Als er im Mittelkreis ankam, hat er den Ball mit voller Wucht in die Luft geschossen, so hoch er konnte. Bang! Dann hat er gewartet und der Ball kam genau auf seinen linken Fuß. Noch einmal. Bang! Er hat das 13 Mal gemacht und musste maximal 3 Schritte gehen, um den Ball wieder aufzunehmen. Wir standen da mit offenen Mündern. Das ist unmöglich. In Barcelona haben wir mal versucht, das nachzumachen. Das Beste, was einer von uns geschafft hat, war 3 Mal. Und für den 3. Ball musste er schon rennen. Ich habe nie jemanden gesehen, der so eine schöne Beziehung zum Ball hatte. Dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fold it up, oh, oh, and if you fold it up, eh, eh, mina, sangalewa, cause this is Africa. Sie haben das Wort, Senor Maradona. Das ist doch nicht normal, dass auf einer Pressekonferenz so ein Typ sitzt. Ich gehe. Maradona, bitte bleiben Sie hier. Der Typ, der auf dieser Pressekonferenz in München im März 2010 neben Diego Maradona sitzt, ist Thomas Müller. Ein 19-jähriger Schlacks, der kurz zuvor sein Debüt für die deutsche Nationalmannschaft gegeben hat. Gegen Argentinien, dessen Nationaltrainer Diego Maradona ist. Müller wird von der Bühne gebeten. Maradona kehrt zurück. Ich wusste nicht, dass das ein Spieler war. Normalerweise ist es ja nur der Nationaltrainer. Die Szene ist Comedy pur. Sie wirft aber auch ein Schlaglicht auf Maradona als Trainer. Die argentinische Nationalmannschaft hat er im Oktober 2008 übernommen. Das Team drohte die Qualifikation für die WM 2010 in Südafrika zu verpassen, obwohl es mit Lionel Messi den weltbesten Fußballer in seinen Reihen hatte. Maradona wurde auf Intervention des argentinischen Präsidenten Néstor Kirchner berufen, eines Linksperonisten. Auch die linken Präsidenten Venezuelas und Boliviens, Hugo Chavez und Evo Morales, mit denen sich Maradona wiederholt getroffen hatte, sollen sich für seine Berufung eingesetzt haben. Was für ein Schuss! Tor 6:1 für Bolivien gegen Argentinien. Auch mit Maradona wird es nicht besser. Im kleinen Bolivien setzt es ein demütigendes 1:6. Das Prestigeduell zu Hause gegen Brasilien geht mit 1:3 verloren. Maradona setzt insgesamt über 70 Spieler ein, irrlichtert zwischen den Systemen, bietet hinten mal eine Dreier-, mal eine Viererkette auf und lässt vorne mal mit 2, mal mit 3, mal mit 4 Angreifern spielen. Die argentinischen Medien gehen auf Konfrontationskurs. Eine Zeitung schreibt, Maradona coacht wie ein Kind, das mit einem Eimer blauer Smarties FIFA auf der PlayStation spielt. Doch es geht gut. 2 Last-Minute-Tore gegen Peru und Uruguay sichern die Qualifikation für Südafrika. Dort spielt Argentinien stark, gewinnt alle 3 Spiele in der Vorrunde und setzt sich im Achtelfinale gegen Mexiko durch. Im Viertelfinale wartet Deutschland mit Thomas Müller. Da ist das 1:0! Da ist das 1:0 für Deutschland! Und es ist wieder Müller! Ich fasse es nicht! Dritte Minute! Argentinien verliert 0:4. Diego Maradona tritt nach der Weltmeisterschaft als Nationaltrainer zurück. Es folgen kurzfristige Engagements in den Vereinigten Arabischen Emiraten und eine Saison beim mexikanischen Zweitligisten Dorados de Sinaloa, dem Sitz des berüchtigten Sinaloa-Kartells. Teil des Deals ist eine Dokumentation auf Netflix mit dem Titel Maradona in Mexiko, in der man sehen kann, dass er der Mannschaft hilft und eine ganz enge Beziehung zu seinen Spielern pflegt. Er scheint hier keineswegs nur als der erratische und taktisch unbedarfte Ex-Weltstar, als der er oft beschrieben wird. Ein Mann mit vielen Facetten, auch hier. Seine letzte Station als Trainer ist der argentinische Provinzclub Gimnasia y Esgrima La Plata. Maradona übernimmt das Team im September 2019 als Tabellenletzter und führt es auf einen Nicht-Abstiegsplatz. Im März 2020 wird die Spielzeit wegen der Covid-Pandemie unterbrochen. 8 Monate später lässt sich Maradona ein Blutgerinnsel im Hirn operativ entfernen. Wenige Tage danach, am 25. November 2020, erleidet er wieder einen Herzinfarkt. Die argentinische Fußballlegende Diego Maradona ist tot. Der Ausnahmefußballer wurde 60 Jahre alt. Nach Angaben seines Anwalts erlag er in seinem Haus in Tigre bei Buenos Aires den Folgen eines Herzinfarktes. In seiner Heimat wird Maradona als Nationalheld verehrt. Unmittelbar nach Bekanntwerden seines Todes hat die argentinische Regierung eine 3-tägige Staatstrauer ausgerufen. Ist es leicht, das Leben mit Diego Maradona zu teilen? Einem Mythos, auf den die Welt guckt, über den sie redet? Ist das einfach? Das ist schwer, sehr schwer. Ich muss immer lachen, wenn die Leute über Fußball reden. Sie wissen alles besser, sie sind alle gute Trainer. Aber wenn du ihnen einen Ball gibst, nehmen sie ihn in die Hand. Sie wissen nicht, wie man ihn mit den Füßen behandelt. Diego Maradona auf einem Panel der FIFA im Jahre 2015. Er wirkt greisenhaft. Man sieht und hört, welch hohen Preis er für die fußballerische Genialität, für ein Leben auf der Überholspur und das ständige Anrennen gegen Widerstände gezahlt hat. Identifizieren Sie sich mit diesem Diego Maradona, nach dem Fans eine Kirche benannt haben, den Sie wie eine Hostie aufnehmen möchten? Sind das immer noch Sie? Ja, ich lebe gut mit ihm. Tengo 54 años. Ich bin jetzt 54 und errege immer noch Aufmerksamkeit, als wäre ich noch aktiv. Ich kenne kein anderes Leben. Alles, was ich bin und alles, was ich habe, verdanke ich dem Fußball. Im Jahr 2010 hat die FIFA Maradonas Solo gegen England zum Tor des 20. Jahrhunderts gekürt. Und 10 Jahre zuvor ihn als einen von 2 Fußballern jenes Jahrhunderts. Die Jury der FIFA hat sich klar für den Brasilianer Pelé entschieden. Dessen Kommentar? Es ist wie in der Musik. Dort gibt es Beethoven und die anderen. Und im Fußball gibt es eben Pelé und die anderen. Die parallel durchgeführte Abstimmung im Internet aber gewinnt Diego Maradona deutlich vor Pelé. Wir wissen, dass der Sport seine Wurzeln in Spielen früherer Zeiten hat. In seinen größten Momenten regt er die Fantasie der Menschen an. Der italienische Sportjournalist Bruno Pizzol. Maradona hat es geschafft. Mit seiner Lust am Spiel, aber auch mit seinen Tricksereien, hat er Fantasien entzündet. Er war wie ein Spiegel für die Zuschauer. Das war das Geheimnis seiner Größe. Abgesehen davon, dass er mit Neapel zweimal italienischer Meister geworden ist und die WM praktisch alleine gewonnen hat. Die WM 1986 hat Maradona gewonnen, nicht Argentinien. Sie hatten immer eine besondere Beziehung zum Ball. Ähnlich wie Di Stefano. Er hatte sogar die Statue eines Balles in seinem Garten. Ist Ihre Beziehung zum Ball ähnlich persönlich? Absolut. Ich will immer nur spielen, trotz meines Alters. Ich will ihn an die Kinder von heute weitergeben. Mit allen meinen Erfahrungen, mit allem, was mich ausmacht. Der Ball ist die große Liebe meines Lebens. Sie wird nie sterben. Am Ball. Die lange Nacht über Aufstieg und Fall des Diego Armando Maradona. Von Tom Noga und Steffen Irlinger. Es sprachen Lisa Biel als Erzählerin, Daniel Wiemer als Diego Maradona, Jonas Raphael Noga als Diego Maradona als Kind, Carlos Lobo als Reporter, sowie Daniel Berger, Claudia Mischke, Hendrik Stickern, Bruno Winzen und Franz Lake. Ton und Technik: Christoph Rieseberg und Lukas Fehling. Regie: die Autoren. Redaktion: Hans-Dieter Heimendahl.